1. Torikti mention behaupten in ihrem Inneren, dass es keinen Gott gibt, in Folge dessen handeln sie moralisch verfallen und begehen abschulisch Taten, 1 nach dem Guten zu streben. 2. Gott blickt vom Himmel auf die gesamte Menschheit herab, festzustellen, ob es jemanden mit einzig gibt, der ernsthaft nach einer Beziehung zu ihm sucht. 3. Es seht sich jedoch, dass el Menschen vom rechten Weg abgewichen sind und kollektiv der Korruption verfielen, so dass absolut niemand mehr übrig ist, der Rechtschaffen handelt. Vor haben gene Jubeltäter den keine Kenntnis, die mein Volk rücksichtslos ausbüten, als wer is brot, warend sie es gleichzeitig versormen, gottem beistand anzurufen. 5. In diesem Moment werden sie von großem Schrecken ergriffen, da sie erkennen müssen, dass Gott auf der Seat der gerechten State und sie beschützt. 6. Obwohl versucht, die Plane der Bedürftigen zu vereiteln und sie zu beschämen, Blake Gott denikaya sich hier zuflucht und erschütz. 7. Es bestet die tief sensucht, dass die Rettung für Israel vom Berg Zion ausgeht, wenn Gott das Schicksal seines Volks schließlich wendet, wird in Israel groß Freude und Jubel herrschen.